Keine Angst, ich tue dir nicht weh. Was machst du denn da? Ich schmeck gut, hm? Wir haben alles repariert. Um den Berg Sneblick werden wir uns nicht mehr kümmern müssen. Der wird jetzt ein paar Jahre in Ordnung sein. Schau mal, was ich da gefunden habe. Ui, ein großes Hundebaby. Das ist kein großes Hundebaby, das ist ein kleiner Wolf. Ja, das meine ich ja. Was auch immer, jedenfalls ist er toll. Ja, ja, toll, toll, toll, aber lass ihn jetzt wieder laufen. Nein, ich möchte ihn mit nach Hause nehmen. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist ein wildes Tier und es gehört hierher. Wenn du aus ihm ein Haustier machst, dann wird er nie lernen, sich selbst zu versorgen. Aber das braucht er doch nicht. Ich werde für ihn sorgen. Schluss jetzt. Die Antwort ist nein. Das finde ich nicht fair, Tammy. Komm, Kabi, wir suchen einen netten, bequemen Platz für ihn und lassen ihn frei. Irgendwo, wo er genug zu essen hat. Nein, nicht hier. Da kann einer vorbeikommen und ihn einfangen. Und tatsächlich kommt ein Pferdewagen vorbeigefahren, gelenkt von einer finsteren Gestalt. Und hinten auf dem Wagen ist ein Wolf angekettet. Tammy, hast du das gesehen? Das ist wahrscheinlich seine Mutter. Ja, und jetzt ist sie weg. Verdammt, wo sind sie hingeritten? Ritter Taxford, Hinter wem sind wir eigentlich her? Wir sind hinter einem Wilderer her. Er stiehlt immer Tiere aus den Wäldern des Königs und verkauft sie an Schausteller. Lasst uns diesen Weg hier nehmen. Armer kleiner Kerl, wir können ihn nicht einfach hier lassen, Tammy. Aber Graffi hat doch etwas gesagt. Warte mal, was war das noch? Aber er ist zu klein, um ganz allein zu bleiben. Ach bitte, Tammy. Na ja. Gut, Tammy hat sich also überreden lassen. Und so nehmen die beiden den kleinen Wolf mit nach Hause und verstecken ihn, ohne dass Graffi es merkt. Als es Zeit zum Schlafen ist, verabschiedet sich Kabi schnell, um sein Findelkind wiederzusehen. Ich bin vielleicht müde. Ich werde schlafen gehen. Junges Wölfchen, wo bist du? Okay, okay. Das ist dein Essen. Setz dich aufrecht hin, iss langsam und kaue gut. Ich sehe schon, wir werden viel Spaß miteinander haben. Aber du musst darauf achten, dass dich Graffi nie sieht. Er ist nicht wirklich böse. Hier wird also in Zukunft dein Platz sein. Probier ihn mal aus. Nein, nicht da oben. Ich kann dich hier nicht schlafen lassen. Hab ich nicht Nein gesagt? Naja, vielleicht nur für diese Nacht. Du bist ein ganz schlaues Wölfchen. Hey, das wäre doch kein schlechter Name für dich. Wölfchen. Gute Nacht, Wölfchen. Tammy, darf ich mein Haustier halten? Das ist keine schlechte Idee. Vielleicht eine Feldmaus oder ein kleiner Goldfisch, die würden nicht viel Ärger machen. Also was Größeres wäre mir lieber. Wölfchen, Wölfchen. Oh, da bist du ja. Du sollst nicht in Sunnys Zimmer gehen. Gabi, was machst du hier in meinem Zimmer? Sunny, sag mal, hättest du was dagegen, wenn ich ein Haustier hätte? Du bist also derjenige, der immer die Küche ausplündert. Du lieber Himmel, sehe ich richtig? Ein Wolf? Reg dich wieder ab, Grammy. Das ist Wölfchen, er gehört mir. Das ist mir vollkommen egal, er muss sofort hier verschwinden. Natürlich. Kann es nicht schaden, wenn wir ihm etwas zu essen geben, bevor er geht. Da ist doch so viel Brokkolikuchen in der Küche vom Abendessen übrig. Er hat einen guten Geschmack hier. Ich glaube, du und Graffi haben ganz recht. Ich bin viel zu klein, um Wölfchen bei mir zu behalten. Wo denkst du hin? Willst du vielleicht diesen süßen kleinen Wolf im Ernst wieder wegschicken? Wölfchen ist ab heute ein Teil der Familie. Verstanden? Nachdem jetzt auch Grammy auf ihrer Seite ist, muss nur noch Graffi herumgekriegt werden. Doch das wird schwieriger als erwartet. Hey, Wölfchen! Spring über den Strauch! Schneller, Wölfchen! Ganz hoch drüber! Los! Oh. Ein Wolf! Ich rette dich, Kabi! Zurück, zurück, du Scheusal! Tu ihm nichts, Graffi! Er ist mein Freund! Freund? Also, dann hast du den jungen Wolf doch behalten. Er ist wirklich ganz zahm. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Das ist alleine meine Schuld. Ich habe ihm geholfen. Es ist doch nichts dabei, wenn der Junge sich ein kleines Haustier hält. Wölfchen ist ein ganz süßer. Dieses Tier ist eine wilde Bestie. Wir tun ihm keinen Gefallen, wenn er bleibt. Und uns auch nicht. Entweder geht er oder ich. Und wenn er gehen muss, dann gehe ich auch. Und Cubby macht seine Drohung wahr. Am nächsten Tag ist er verschwunden. Und die Gummibären machen sich auf, ihn zu suchen. Der Einzige, der mal wieder schmollt, ist... wie könnte es anders sein? Graffi. Cubby ist weggelaufen. Das ist eine Tatsache, die wir nicht leugnen können. Willst du ganz bestimmt nicht mitkommen? Er kommt schon wieder nach Hause, wenn er Hunger hat oder es ihm kalt ist. Außerdem, ihr wisst ja gar nicht, wo ihr ihn suchen sollt. Wir werden beim Berg Blickweit suchen, wo wir den kleinen Wolf gefunden haben. Beim Berg Weitblick? Halt, Cubby, das war doch der Berg Schneeblick. Na, sowas. Wenn ihr schon was tut, dann richtig. Graffi ist eigentlich gar nicht so brummig, wie er immer tut. Auch er geht Cubby nach, aber allein. Und tatsächlich findet er ihn. So musst du schauen. Oh. Nein, nicht so. Du musst gefährlich aussehen, wenn du einen Jäger abschrecken willst. Aha. Ich werde so mit ihm schimpfen, dass er das ein Leben lang nicht vergisst. Ach, Wölfchen. Graffi hatte doch recht. Du wirst nie lernen, dich selbst zu versorgen. Ich muss versuchen, es dir beizubringen. Und du musst gut zuhören. Das haut mich um. Dieser Cubby. Großartiger Junge. Ich werde mich bei ihm entschuldigen müssen. Ah! Cubby, Hilfe! Hilf mir hier raus! Doch bevor Graffi sich aus der Falle, in die er geraten ist, befreien kann, sieht ihn der Wilderer. Und den Fang kann der sich doch nicht entgehen lassen. Na so, was ein sprechender Bär! Sie sollten mich lieber wieder laufen lassen. Ich habe einflussreiche Freunde, ich habe Beziehungen zum Hof. Halt deinen Mund, du schwatzender Bär! Für Sie immer noch Herr schwatzender Bär, wenn ich bitten darf. Ich sehe schon, für dich werde ich ein Vermögen bekommen. Jeder Schausteller wird mir zu Füßen liegen, um dich mir abkaufen zu können. Komm mit, Wölfchen, Graffi ist in Schwierigkeiten. Wölfchen! Wölfchen, hilf mir! Fang, Graffi! So ein Glück! Ich habe gleich zwei schwatzende Bären gefangen. Wir sind Gummibären, du Idiot! Komm, hilf! Wölfchen, hilf mir! Zum Glück naht Verstärkung. Sir Tuxford ist immer noch auf der Suche nach dem Wilderer. Hier entlang, Männer! Aufhören! Du verrückter Wolf! Hör auf! Das reicht jetzt, Wölfchen! Komm mit! Bleib, wo du bist! Ich werde dich festnehmen! Inzwischen entkommen die anderen! Habt ihr sie nicht gesehen? Wen? Diese Gummibären! Sollen wir vielleicht so einen Unsinn glauben? Ich sage die Wahrheit! Einer von ihnen war braun und einer war rosa. Du brauchst ja nicht zu glauben, dass du hier rauskommst, nur weil du uns hier einen Verrückten vorspielst. Cubby, ich hab dir Unrecht getan. Dieser Wolf. Wölfchen. Dieses Wölfchen ist ein ganz prima Kumpel. Ich habe ihm mein Leben zu verdanken. Du kannst dir behalten. Danke, Graffi, aber es ist zu spät. Bleib schön hier, Wölfchen. Denn hier gehörst du hin. Du hast dich sehr erwachsen verhalten. Ich bin sehr stolz auf dich. Vielleicht hätte ich mir doch lieber einen Goldfisch zulegen sollen. Es ist ein herrlicher Sommertag, als Prinzessin Kala sieht, wie ihr Vater sein Pferd satteln lässt. Wo willst du hin? Ich muss die nördliche Grenze markieren. Ich möchte mit dir kommen. Nun, eine Prinzessin gehört nicht in so ein wildes Gebiet. Wie lange würdest du es da wohl aushalten, nur mit einem Umhang bekleidet? Ich bin nicht zimperlich. Ich kann dich nicht mitnehmen. Also umarme mich zum Abschied nochmal liebevoll. Ich hoffe, dass wir keinem Kobold begegnen werden. Es wäre jedenfalls besser für sie. Ich werde nie vergessen, wie der König und ich mit bloßen Händen gegen Hunderte von ihnen gekämpft haben. Ja, das war eine unangenehme Sache. Wir haben ganz sicher 10 Minuten dafür gebraucht. 1000 Kobolden. Betrübt sitzt Kalla zu Hause, als ein Reisender ins Schloss stürzt. Der Eber war so groß wie mein Pferd. Ich bin froh, dass ich überhaupt lebend gekommen bin. Was hat er gesagt, wo das war? An der nördlichen Grenze des Landes. Oh nein! Dahin sind ja mein Vater und Kevin geritten. Ich muss sie unbedingt warnen. Kalla läuft zu den Gummibären und bittet sie um Hilfe. Ein Reisender hat mir erzählt, dass in der Gegend ein riesiges Untier sein Unwesen treibt. Ich glaube, der hat sie auf den Arm genommen. Das kann nämlich nicht sein. Unsere Leute sind alle in dem Schnelltunnel. Nein, das meine ich doch nicht. Ich meine ein dickes, fettes Untier, das einen ganzen Wagen umstoßen kann. Vater hat mir verboten, dass ich ihm folge und du wirst es wahrscheinlich nicht können. Da würde ich nicht so sicher sein. Ich erinnere mich noch, wie wir mit den grünen Riesen gekämpft haben. Die waren 50 Fuß groß. Ja, das war nur der kleine Sohn. Ich hatte es aber mit dem Vater zu tun und der war mindestens 100 Fuß groß. 100 Fuß groß, toll. Inzwischen hat sich Grammy etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf Sunnys Schultern stehend, in Kallas blaues Tuch gehüllt, stellt sie sich dem König und seinem Gefolge in den Weg und sagt mit verstellter Stimme: Halt! Ich möchte Sie warnen. In diesem Wald treibt ein riesiger Eber sein Unwesen. Aber seine Majestät und ich haben schon immer Eber gejagt. Was soll das also? Aber dieser Eber ist ein Monster, größer als Ihr Pferd. Und er ist fähig, einen Wagen kaputt zu machen. Du übertreibst wohl schamlos. Nichts für ungut, alte Frau. Aber ich glaube, dass wir mit diesem Ungeheuer, wie Sie sagen, schon fertig werden. Einen schönen Tag. Sollten wir nicht lieber nach Hause reiten, Majestät? Warum sollten wir? Wenn ich das Biest gefunden habe, dann werde ich auf ihm zurück nach Dunedin reiten. Was sollen wir jetzt tun? Wir können jetzt nur noch versuchen, den Eber zu finden, bevor der Eber den König findet. Was machen wir dann? Darüber werde ich noch ein wenig nachdenken. Haben Sie wirklich schon immer Eber gejagt? Auch als Sie so alt waren wie ich? Ja, und wir werden dir das auch beibringen, Kevin. Oh Mann, ich kann es gar nicht erwarten, dem Eber zu begegnen. Eber sind sehr gefährlich, Kevin, sogar die ganz Kleinen. Aber Sie sind ein großer Krieger, Eure Majestät, und ich werde von Ihnen lernen. Es ist der Eber, mein Sohn. Komm her. Du musst jetzt genau darauf achten, Kevin, wie wir das machen. Weg hier, Junge! Hast du den Eber schon gesichtet? Ja, und die Männer auch. Sie laufen in diese Richtung. Was sollen wir jetzt tun? Oh, nimm das Gummibärsaft, dass wir daran nicht gedacht haben. Toll, du hast ihn genau erwischt. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Lauf zu der großen Eiche rüber! Komm, Sunny, wir werden ihn durch unser Springen verrückt machen. Sehen Sie ihn? Nein, noch nicht. Alte Frau, sie befindet sich in Lebensgefahr. Halt dich fest, Grammy! Verschwinde, du ungehobelte Bestie! Da oben im Baum sitzt sie, Euer Majestät! Nicht aufgeben! Lauft um euer Leben! Ich komme! Haltet aus! Versteck dich! Ich habe eine Idee! Und als der Eber das nächste Mal unter dem Baum durchrast, wirft Sunny ihm Kallas blaues Tuch über die Augen. Das war ein Volltreffer! Das wäre erledigt. Keine Angst, ich komme zu euch. Ist alles in Ordnung, Majestät? Ja, sicher. Taxford, weißt du noch, wie wir aus dem Lager von Lord Chester geflohen sind? Aber sicher doch, Euer Hoheit, das war ein genialer Coup. Was haben Sie vor? Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Ich brauche das Tuch. Könntest du es für mich holen, Kevin? Sie können sich auf mich verlassen, Majestät. Sehr tapfer. Was macht er denn jetzt? Sei vorsichtig, Kevin! Ja, Euer Majestät! Er versucht, auf ihm zu reiten! Nicht aufgeben, Hoheit! Oh nein! Hoheit! Ich muss sagen, ein großartiger Ritt, Gregor. Ganz wie in alten Zeiten, Taxford. Das war ja unglaublich. So etwas Spannendes habe ich noch nie erlebt. Das ist wahr. Aber glaub mir, es ist einfacher, eine spannende Geschichte zu erzählen, als eine zu erleben. Habe ich recht? Sie könnten runterkommen. Es ist keine Gefahr mehr. Ist sie denn noch oben? Schaut her, eine Nachricht. Danke für die Rettung, aber das nächste Mal solltet ihr die Warnung einer alten Frau ernst nehmen. Da könnten Sie vielleicht recht haben. Gentlemen, es wird Zeit, nach Hause zu reiten. Das ist natürlich eine Geschichte, die Stoff für viel Gerede bei Hofe gibt. Und Sir Taxford kostet die Situation sichtlich aus. Und dann habe ich seine Majestät, unseren König, geschnappt, und zwar genau in dem Augenblick, als das mörderische, blutrünstige Biest sich brüllend in den unter uns gelegenen Fluss stürzte. Ja, bravo, Sir Taxford, aber warum haben Sie nicht hinzugefügt, dass der Eber so groß wie ein Elefant war? Nein, die Geschichte ist wahr, ich schwör's. Und er hatte nur zwei Stoßzähne? Gewöhnlich haben diese blutrünstigen Biester drei. Nein, hör zu. Reg dich nicht auf. Das nächste Mal, wenn er die Geschichte erzählt, haben Sie vier. Ich nicht. Versuch sie nicht zu überzeugen, Kevin. Sie werden uns niemals glauben. Aber wir haben Beweise. Doch da gibt es gar nicht zu lachen. Denn Sir Taxford zeigt das blaue Seidentuch der alten Frau vor. Woher hast du das? Eine weise alte Frau hat mir das gegeben. Ein Moment, das sieht ja aus, als ob... Aber wie kann das? Sag, Carla, warst du etwa draußen? Wie kannst du das nur annehmen? Ich glaube, all diese Fantasiegeschichten färben allmählich auf dich ab. Die Gummibären haben im Augenblick Schwierigkeiten ganz besonderer Art. Diesmal ist es nicht Herzog Ickzorn, der ihnen das Leben schwer macht, sondern ein Riesenvogel, der ihnen ihre Gummibären wegfrisst. Wenn wir nichts unternehmen, dann werden wir diesen Winter keine Gummibären mehr haben. Ja, was? Ja, genau. Und das heißt für uns auch kein Gummibärsaft. Und das heißt, wir werden praktisch wehrlos. So ist es. Ich schlage also vor, dass wir mit diesem Problem auf meine Weise fertig werden. Unsere Ideen haben aber genauso viel Aussicht auf Erfolg wie deine, Gruffy. Und das heißt... Mit Ideen alleine werden wir den Schmarotzer nicht verjagen. Da brauchen wir schon etwas Muskelkraft. Hör mir doch mal zu, ich... Dann bist du der richtige Mann für den Job. Denn das Einzige, was du hast, ist Muskelkraft. Ich hab's gehört. Es ist wieder da! Da vorne ist es! Wo geht er hin? Och, der kommt wieder zurück. In meinem Buch steht, dass der Plappermaulvogel nicht eher weggeht, bevor er nicht alles Essbare aufgegessen hat. In dem Tempo hat er unseren Wintervorrat in ein paar Tagen aufgegessen. Wir müssen ihn zwingen, wegzugehen. Hab ich recht, Tammy? Ja, Graffi, das hört sich logisch an. Manche Leute haben nur Gewalt im Kopf. Dabei braucht man nur manchmal ein wenig Überredung. Hab ich recht, Tammy? Das hört sich auch sehr logisch an. Was immer wir auch tun, es sollte schnell sein. Ich weiß, wie man diesen Vielfraß stoppen kann. Ich weiß auch was. Ich auch. Ich auch. Hoffe ich. Gemeinsam ziehen sie in den Wald, um das Problem zu lösen. Gemeinsam? Ja, Auch Cubby geht mit, aber er nimmt einen anderen Weg. Was er wohl vorhat? Da ist mir gerade was eingefallen. Wenn der Vogel nun... Ja, das ist es. Nun, mein liebes Vögelchen, Granny hat schönes Vogelfutter für dich mitgebracht. Das ist doch viel besser als diese ekelhaften alten Bären. Sieh her! Sieht das nicht lecker aus? Ich glaube, er mag deine Kochkünste auch nicht. Aufgepasst. Ich werde diesen widerlichen Vogel mit einem Zaubertrick wegbringen. Vermogel? Nein, nein, nein, das stimmt nicht. Ich meine, Flamappa Vermogel. Ich meine doch, Mamaut, mein... Nein. Ein Gummibär muss den Gummibären Ehre machen. Es wird Zeit, hart durchzugreifen. Stehen geblieben, du aufgepufste Wache. Die Sterne stehen aber schon sehr früh am Himmel. Bisher hat also nichts geholfen. Und so wird zu Hause weiter beraten. Eines ist klar. Wir werden nur mit ihm fertig, wenn wir zusammenhalten. Richtig. Und dann schlage ich vor, dass wir aus vielen kleinen Ideen einen großen Plan machen. Das hört sich gut an. Gut. Ich bin der Meinung, wir sollten einen riesig großen Zaun aufstellen. Das ist eine großartige Idee. Ein Augenblick. Ein Zaun kann diese Bestie niemals aufhalten. Wir müssen sie erschrecken. Vielleicht mit einer riesig großen Vogelscheuche, die wie die Ungeheuer aussieht. Das ist eine großartige Idee. Der Vogel ist zu dumm, um vor irgendetwas Angst zu haben. Och, endlich wissen wir, für was du ein Fachmann bist, nämlich für Dummheit. Nein, Graffi hat recht. Die einzige Möglichkeit, ihn wegzuhalten, ist, einen Zaun zu bauen. Das leuchtet mir ein. Gummibär, Gummibär, Gummibär, wir haben nur Zeit, einen Plan auszuführen. Und ich schlage vor, dass wir abstimmen. Darf ich auch was sagen? Du bist zu klein, um mitzureden. Bin ich nicht. Ich habe eine großartige Idee. Warum gehst du nicht raus und spielst ein bisschen? Aber ich will was sagen. Ja, ja, ja, Kleiner. Auf Wiedersehen. Also dann wollen wir abstimmen. Ich bin dafür, dass wir einen Zaun bauen. Ich bin für die Vogelscheuche. Zaun! Vogelscheuche! 2-2. Es kommt also jetzt auf dich an, Tammy. Hörst du, Tammy? Was? Wofür du stimmst? Sollen wir einen Zaun oder eine Vogelscheuche bauen? Ja, beide Ideen gefallen mir sehr gut. Aber wir haben nur Zeit, um eins zu bauen. Du bist unser Schiedsrichter. Das eine oder das andere? Deine Stimme wird entscheiden. Ich werde darüber nachdenken. Wenn wir auf deine Meinung warten sollen, dann können wir hier uralt werden. Während die anderen noch streiten, schleicht sich Cubby noch einmal in den Wald. Er prüft, ob seine Idee nicht doch richtig war. Ich hatte recht. Dieser verfressene Vogel fliegt immer wieder zur selben Stelle zurück. Oh, ich hab's gewusst. Der Vogel hat Junge. Oh, da werden die anderen Augen machen, wenn ich's ihnen erzähle. Als er nach Hause kommt, schlafen die anderen schon. Und so geht auch er zu Bett. Da klopft Granny auf einmal an Tammys Tür. Und sie wird nicht die Einzige sein, die versucht, Tammy auf ihre Seite zu ziehen. Ja, Herrin? Oh, ich hoffe, dass ich dich nicht störe, Tammy. Aber ich habe gedacht, dass du vielleicht Hunger kriegst. Wenn du dauernd darüber nachdenken musst, wie gut eine Vogelscheuche sein würde. Das ist aber doch kein Vogelfutter, oder? Nein, Tammy, wo denkst du hin? Das sind deine Lieblingskekse. Das ist aber lieb. Dankeschön. Also, dann möchte ich mal mit dir über diese Wahl sprechen. Ach, du mein Gott. Was ist denn? Ich möchte auf keinen Fall, dass irgendjemand denkt, ich hätte mit dir über diese Abstimmung gesprochen. Aber du hast es. Psst. Rein. Hallo, alter Knabe, wie geht's dir? Ich wollte das nur bei dir abgeben. Mein Taschenmesser, wie schön. Du hast es repariert. Aber du hattest es mir schon vor Monaten versprochen. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, du könntest es gebrauchen, wenn wir die Vogelscheuche bauen. Du weißt, was ich damit sagen will. Hast du was im Auge, Graffi? Gut halten, verstanden. Herein. Ich wollte sagen, herein. Ich habe dieses Bilderbuch gefunden und habe mir gedacht, dass es dir gefallen würde. Es heißt, alle Vogelscheuchen dieser Welt. Oh mein Gott, ich möchte natürlich keinesfalls, dass jemand denkt. Etwas Falsches denkt. Versteck dich lieber. Oh ja, das ist eine gute Idee. Nicht dahin. Tammy, bist du da? Nein, da auch nicht hin. Einen Augenblick noch. Komm rein. Ich schlag dir was vor, Tammy. Während ich deine Hausarbeiten übernehme, kannst du dir überlegen, was für eine gute Idee der Zaun ist. Hilfe! Was machst du denn hier? Du Betrüger! Du bist nur hinter Tammys Stimme her. Warum bist du hier? Alle hören. Unehrliche. Ich hätte es wissen müssen. Da kann man ja keinem mehr trauen. Es tut mir leid, aber bei so viel Lärm habe ich Schwierigkeiten, eine eigene Meinung zu finden. Nachdem alle Tammys Zimmer verlassen haben, versinkt er in tiefes Nachdenken. Cubby, der von dem Krach wach geworden ist, steht auf und sieht nach, was los ist. Hallo Tammy, was machst du gerade? Ich habe nachgedacht. Ja, das habe ich gehört. Und ist was dabei rausgekommen? Ja. Nein, vielleicht hast du eine gute Idee. Die Frage habe ich nicht erwartet. Die hat er wirklich nicht erwartet. Denn normalerweise hört niemand auf ihn, den kleinen Cubby. Doch jetzt berichtet er Tammy von dem, was er gesehen hat. Und erklärt seinen Plan. Eine Weile später kehren die anderen zurück. Nun, wie sieht's aus? Hast du dich entschieden? Ja, das habe ich. Sag schon. Was werden wir bauen? Einen Zaun? Oder eine Vogelscheuche? Weder noch. Ich habe einen Plan. Das finde ich gar nicht komisch. Wie sollst du schon auf einen Plan kommen? Durch ihn. Dann kriegen wir nie wieder Gummibärsaft. Nicht so voreilig. Er ist nicht so klein, wie er aussieht. Sag du's ihnen, Cubby. Während ihr euch alle gestritten habt, bin ich dem Vogel gefolgt. Ich habe sein Nest gefunden. Er ist voll hungriger Junge. Sieh mal an. Wir brauchen die Vogelkinder nur dazu zu bringen, andere Bären zu essen. Dann wird die Mutter unsere Bären in Ruhe lassen, Cubby. Das hast du großartig gemacht. Ich weiß nicht recht. Aber ich bin dafür, dass wir sofort abstimmen. Und Cubby stimmt auch mit ab. Ja, ich bin auch dafür, dass Cubby abstimmen darf. Wer noch dafür ist, erhebe die Hand. Ich habe sowieso nicht vorgehabt, einen Zaun zu bauen. Sie fliegt weg. Schnell los, bevor sie zurückkommt. Ich hoffe, dass sie den Platz mag, wo diese schönen Waldbären wachsen. Das wird schon klappen. Das glaube ich auch. In meinem Buch steht, dass sie diese Bären viel lieber mögen. Dann kann ich nur hoffen, dass die Kleinen lesen können. Lesen können die Vogeljungen zwar nicht, aber die neuen Bären schmecken ihnen trotzdem. Und zwar so gut, dass ihre Mutter... Doch hört selbst. Beeil dich, Graffi! Ich will hier nicht den ganzen Tag verbringen. Schon gut, schon gut. Achtung, da kommt sie! Lasst alle Körbe stehen, außer einem. Was ist geschehen? Als ihre Mutter kommt und sie wie üblich füttert, spucken die Kleinen die Gummibären in hohem Bogen wieder aus und recken ihre Hälse fordernd zu dem Korb mit Waldbeeren, den Cubby neben dem Nest stehen gelassen hat. Ich glaube, es hat funktioniert. Geht alle auf eure Plätze und drückt die Daumen. Hierher! Huhu! Mama! Nachschub! Ja, es hat geklappt. Die Mutter versteht und hat nichts Eiligeres zu tun, als die neuen Sträucher mit den leckeren Waldbeeren gründlich abzusammeln. Herzlichen Glückwunsch, Cubby. Und solange wir sie die ganzen Sträucher hier kahl fressen wird, werden wir unsere Gummibären ernten. Alles Gute zum Königstag. Danke, Carla. Das ist sehr lieb von dir. Ich bin überwältigt von so vielen Geschenken. Aber Sie haben es verdient, Euer Majestät. Das Volk liebt Sie sehr. Hier kommt noch ein Geschenk, Eure Hoheit. Jemand hat es draußen vor die Zugbrücke gelegt. Für König Gregor alles Gute zum Königstag. Setzen Sie dieses Geschenk auf die Zinnen und es wird Ihnen Glück bringen. Mit besten Grüßen von den Gummibären. Den Gummibären? Da hat sich sicher jemand einen Spaß gemacht. Jeder weiß doch, dass es keine Gummibären gibt. Na sowas aber auch, dass ich nicht lache. Natürlich gibt es keine Gummibären. Natürlich gibt's keine. Dahinter verstecken sich bestimmt schüchterne Untertanen. Na, dann wollen wir es mal aufmachen. Was ist da drin, königliche Hoheit? Wie ich sehe, ist das ein Wasserspeier. Oh, der ist aber sehr hässlich. Das stimmt, er ist hässlich, aber es ist ein Geschenk. Und ich möchte auf keinen Fall irgendjemand beleidigen. Hier, Sir Taxford, Bringen Sie es im Burghof an. Außerhalb des Tores, es bringt Glück. Sie haben den Wasserspeier reingeholt, euer Herzöglichkeit. Gut, dann lassen wir uns überraschen, wie das Glück uns am lieben König Gregor gesonnen ist. Gut oder schlecht? Kalla und Kevin trauen dem Frieden nicht. Sie gehen zu den Gummibären und erzählen ihnen von dem seltsamen Geschenk. Aber warum sollte jemand Vater einen Wasserspeicher schicken und mit Gummibären unterschreiben? Wenn wir dem König ein Geschenk geschickt hätten, müsste ich das doch wissen. Das kannst du aber nicht, weil er keins gekriegt hat. Halt, du hast ja so recht. Wer kann mir denn mal den Wasserspeier beschreiben? Er war klein, hatte komische Füße, große Ohren und ein dummes Lachen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich komme leider nicht drauf. Vater hat doch keinem was getan, aber wenn ich mir das Geschenk ansehe, wird mir Himmelangst. Lass uns gehen, Kalla, es ist schon spät. Geh schon vor. Wir wollten nur, dass ihr darüber Bescheid wisst. Danke. Auf Wiedersehen. Ich werde vorsichtshalber mal in dem großen Gummibärbuch nachsehen. Währenddessen ist es Nacht geworden und im Burghof geschieht etwas Unheimliches. Der Wasserspeier erwacht zum Leben. Oh, das sieht schlimm aus. Sehr schlimm. Was sieht schlimm aus, Sammy? Das wollte ich nicht, Sammy. Aber alle schlafen schon und bei dir habe ich noch Licht gesehen. Sag mir, haben wir heute Nacht Vollmond? Wenn ich mich nicht täusche, dann haben wir Vollmond. Wieso? Dann ist unser König Gregor in allergrößter Gefahr. Wie können wir denn den Wasserspeier aufhalten, Sammy? Also wenn Vollmond ihn zum Leben erweckt, dann müsste doch das Tageslicht ihn wieder zu Stein werden lassen. Aber wer kann ihn wohl geschickt haben? Zahn, da gehe ich jede Wette mit dir rein. Sofort wieder ins Bett, Kabi. Wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Du brauchst unbedingt einen Krieger, der dich beschützen kann. Das ist jetzt wirklich keine Zeit, um zu streiten. Ich hoffe nur, dass wir noch nicht zu spät sind. Inzwischen treibt der Wasserspeier im ganzen Schloss sein Unwesen. Und als hätte er den Befehl dazu erhalten, steht er plötzlich in Prinzessin Kallas Zimmer. Kevin, warst du das? Ich habe heute keinen Sinn für solche Späße. Anwen! Du Feigling, gib dich zu erkennen! Zwickade! Zwickade! Vaters Wasserspeier! Er ist verzaubert! Erwische, dann bereust du den Tag, an dem du gemeißelt wurdest. Jetzt hab ich dich. Halt! Sunny, du bist. Was machst du denn hier? Wir wollten euch vor dem Wasserspeier warnen. Ich weiß schon über ihn Bescheid. Er ist hier in der Halle, irgendwo. Ich darf dir zeigen, du hinterlistige Schlange. Ich kann das nicht verstehen, Sunny. Wer hat uns den Wasserspeier geschickt? Ein gemeiner Zauberer hat vor Jahren den Wasserspeier verzaubert. Herzog Ickzorn hat ihn gefunden und will durch ihn König Gregor Schaden zufügen. Aber dann müssen wir ihn doch aufhalten. Wenn wir den Wasserspeier finden, dann kann ich ihn mit diesem Tageslichtzauberspruch wieder zu Stein werden lassen. Wenn's losgeht, dann müsst ihr die Augen schließen. Der Blitz wird nämlich sehr hell sein. Blammet! Strammel! Hammel! Doch bevor der Zauber seine Wirkung tun kann, reißt der Wasserspeier dem kleinen Sammy das Papier mit dem Zauberspruch aus den Händen. Und jetzt wird es gefährlich. Wird die Zauberkraft auch dem Wasserspeier gehorchen? Hey, gib mir das zurück! Darf ich die Augen wieder aufmachen? Blibbi! Er hat den Zauberspruch geklaut! Los, wir holen ihn uns! Hör zu! Ich habe folgenden Plan. Sunny und ich werden Vater warnen. Kabi, du und Sammy. Sammy? Sammy! Wo seid ihr denn bloß alle? Er kann ohne seine Brille nicht sehen. Armer Sammy. Kabi, du kümmerst dich am besten um Sammy und... Ich werde dem Wasserspeier den Zauberspruch wieder abjagen. Richtig. Schnell, Sammy, wir laufen zu meinem Vater. Komm mit, Sammy, wir gehen auch. Ich werde der kleinen Bestie schon zeigen, zu was ich fähig bin. Du wirst schon sehen. Leider ohne Brille werde ich gar nicht sehen. Das Zimmer liegt am Ende dieses Flurs. Lieber Wasserspeier, hübscher Wasserspeier, gib der kleinen Kalle das schöne Papier. Bitte, bitte, sei unser Süßer. Verflixt! Wir müssen den Zauberspruch kriegen, sonst werden wir den Wasserspeier nie aufhalten. Komm mit! Du musst sehr vorsichtig sein, Kami. Dieses Biest ist sehr gefährlich. Ja, aber ich bin auch nicht ohne. Na dann los, du Witzfigur. Zeig mir, wo du bist. Mama! Jetzt bin ich aber ganz furchtbar wütend. Furchtbar wütend. Jetzt hab ich das. Hey, gib mir sofort mein Schwert zurück und dann schlag dich zusammen. Warte schon. Du schaffst es, Sunny. Ich habe es. Jetzt müssen wir schnell Sammy suchen. Du brauchst ihn nicht zu suchen. So ein Mädchen. Ich weiß auch nicht. Wenn wir ihn rufen, könnte er vielleicht runterfallen. Da ist guter Rat teuer. Sammy sitzt auf einer Burgzinne fest, an der er bei der Verfolgungsjagd hängen geblieben ist. Und ohne Brille traut er sich doch nicht herunter. Oh nein. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Sammy, hier unten! Kalla, Sunny, ich brauche den Zauberspruch. Wie sollen wir ihm den nur bringen? Das ist doch ganz einfach. Schau her. Oh nein! Geschickt macht Sunny aus dem Zettel eine Papierschwalbe und schleudert sie zu Sammy auf die Zinne. Jetzt gib's ihm aber, Sammy! Plummets, Strammheil! Das war das Ende des Wasserspeiers. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was mit ihm geschehen soll. Naja, heute Nacht wird uns der Wasserspeier jedenfalls keinen Ärger mehr machen. Was sollen wir denn mit ihm machen, Sammy? Er ist ja immer noch gefährlich. Am besten wir zerschmettern ihn in 1000 Stücke. Das machen wir nicht, Gabi. Oh nein, ich habe eine bessere Idee. Und was für eine Idee? Wie war doch gleich das Sprichwort? Wer anderen eine Grube gräbt? Die Gummibären haben uns eine Steinfigur geschickt. Sie sieht sicher im Schlafzimmer von unserer Herzöglichkeit gut aus. Gute Idee. Die wird ihm sicher sehr gefallen. Trinkst du Gummibären Supersaft? Hui, da gibst du ab.